أهلكوهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم شردوهم ضيقوا الدنيا عليهم واقهروهم واسكبوا الويلات في درب العدالة. بس اسأل مكلف مكلف اسأل أنا فوليري برزون دي ففليشتت است دي جزت الله سبحانه وتعالى سو بفولجن بس اسأل مكلف خلاص also ein volljähriger Muslim, der sich zu etwas verpflichtet, zu einer Ibadah, zu einer Tat verpflichtet, die im Grunde nicht Pflicht ist. يا عليهم واقهروهم واسكبوا الويلات في درب العدالة ترحموهم إنهم قوم عثوا في الأرض بغيا. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. heute إن شاء الله تعالى werden wir über النذر لغير الله. das ist unser Thema heute إن شاء الله تعالى. النذر in Deutsch könnte man es als Versprechen oder Schwur übersetzen. Ja? Nadhar in der arabischen Sprache bedeutet Al-Ilzam, sich zu etwas verpflichten. Lazim bedeutet Wajib, Lazim, also es, du musst es machen. Ja? Ilzam bedeutet sich zu etwas verpflichten. Al-Ilzam. Ja? Deswegen, wir können Nadhar als Schwur oder sich selbst verpflichten, übersetzen und so. Das ist die Bedeutung in der arabischen Sprache. Und in Scharia bedeutet An-Nadhar Al-Ilzamu. Al-Ilzamu al-Mukallifi nafsahu ta'atan ghayra lazimatin ta'ziman lil-manzuri lahu. Das bedeutet, dass ein Mukallif, also ein, was ist ein Mukallif? Mukallif ist eine volljährige Person, die verpflichtet ist, die Gesetze Allah subhanahu wa ta'ala zu befolgen. Das ist ein Mukallaf. Also ein volljähriger Muslim, der sich zu etwas verpflichtet, zu einer Ibadah, zu einer Tat verpflichtet, die im Grunde nicht Pflicht ist. Also eine Ibadah, die im Grunde, sie ist nicht Pflicht. Aber du verpflichtest sich wem? Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, dass du diese Tat machen wirst. Zum Beispiel, du sagst, ich verpflichte mich Allah gegenüber, dass ich morgen fasten werde. Ja? Hättest du morgen nur gefastet, nur einfach so gefastet, wäre das ein freiwilliges Fasten. Wenn du aber sagst, morgen werde ich schwöre, also ich gebe mein Wort Allah subhanahu wa ta'ala, ja, und verpflichte mich Allah gegenüber, dass ich morgen fasten werde, dann ist dieses Fasten nicht mehr freiwilliges Fasten, sondern das ist Pflichtfasten. Wenn du es nicht machst, verdienst du eine Strafe. Ilzam, haben wir gesagt, ist Pflicht, also Wajib. Was ist Wajib? Wajib ist das, oder diejenige Sache, wenn du sie machst, ja, wird Allah dich dafür belohnen. Wenn du sie nicht machst, wird Allah subhanahu wa ta'ala dich dafür bestrafen. Deswegen dieser Al-Ilzam. Wenn du sagst auf Arabisch, wie macht man Nadhar auf Arabisch? Lillahi alayya siyam yom kada wa kada. Lillahi alayya. Ja? Ich verpflichte mich Allah gegenüber, dass ich den und den Tag fasten werde. Oder du sagst, wenn das und das passiert, wenn Kadirov getötet wird, dann werde ich eine Woche fasten. Ich verpflichte mich Allah gegenüber, eine Woche zu fasten. Oder ich verpflichte mich Allah gegenüber, ich werde ein Schaf schlachten und alle Brüder einladen. Wenn das passiert, sollte das passieren, ist es wajib für dich, dass du dein Versprechen, dein Wort, das du Allah gegeben hast, dass du dich daran hältst. Alles? Alhamdulillah. Und dieser Nazar mit the, nicht mit wa, wenn mit wa ist, dann ist es Nazar. Das bedeutet Blick, schauen. Ja? Bei Türken gibt es dieses Nazar. Ja? Allah ist Nazar, der Blick. Aber wo sind wir stehen geblieben? Wenn du dich nicht, also wie gesagt, wenn du dich nicht an dein Versprechen, das du Allah gegeben hast, hältst, dann musst du, dann gibt es eine sozusagen eine Wiedergutmachung. Wir haben voriges Mal, als wir über die Arten des Schlachtens gesprochen haben, haben wir verschiedene Arten von Schlachten erwähnt, die nach Koran und Sunna vorgeschrieben sind. Dann haben wir erwähnt, zum Beispiel Aqiqa, das Schlachten für das Neugeborene. Dann haben wir erwähnt Al-Udhiya, das Schlachten für Yom al-Eid, für Bayram. Dann haben wir erwähnt Al-Hadi. Hadi ist das Schlachten auch für zum Eid, aber für den Hajji. Ein Hajji. Dann haben wir erwähnt unter anderem auch Schlachten Linnudhur. Diese Wiedergutmachung. Du sagst, ich verpflichte mich morgen einen Tag zu fasten für Allah subhanahu wa ta'ala und du machst es nicht. Ja? Dann musst du das wiedergutmachen. Durch Fasten, 3 Tage, oder Schlachten, oder Arme ernähren und so weiter und so weiter. Halas, das ist jetzt ein anderes Thema. Dieses Nazar ist eine Ibadah. Dass du dich Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, dass du dich zu etwas verpflichtest, das ist eine Ibadah. Und man darf diese Ibadah wie bei jeder Ibadah darf man nur Allah subhanahu wa ta'ala diese Ibadah verrichten. Nur zu Allah subhanahu wa ta'ala verrichten. Wenn man sie jemand anderen macht, dann hat man den großen Schirk begangen und man ist Muschrik geworden. Diese Art von Ibadah war bei allen Völkern berühmt. Wenn ich sage bei allen Völkern, das bedeutet, ich will absichtlich nicht sagen bei allen Religionen. Weil wenn wir sagen über Religion, dann sagen wir nur Islam. Inna dina inda Allah Islam. Religion ist bei Allah nur der Islam. Also die Religion von Moses war Islam. Die Religion von Nuh a.s. war Islam. Die Religion von Jesus war Islam. Bei allen diesen Völkern, die den Islam praktiziert haben, bei allen Gläubigen gab es diese Tat. Ja? Treue, Schwur. Ja? Oder nicht? Bei allen diesen Völkern. Maryam, was sagt Maryam? Ja? Inni nadartu li men li rahmani sawma. Ich habe Allah Fasten versprochen. Aber hier ist damit, was ist damit gemeint? Schweigen ist hier gemeint. Ja? Ich habe mich zu Schweigen verpflichtet. Ja? Allah, ich werde nichts sagen. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt die Gläubigen in allen diesen Zeiten von Adam a.s. bis zu Muhammad a.s. وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ. Und sie halten sich an ihr Versprechen, ja? An das, womit sie sich selbst verpflichtet haben gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Wenn wir sagen, das gab es, das ist ein Teil, das ist eine Ibadah, also ein Teil des Tauhids, das gleiche werden wir auch bei den Mushrikin finden. Die Mushrikin in Mekka haben sich auch verpflichtet gegenüber ihren Gottheiten. Er stellt sich vor der Statue von Lat oder von Uzza oder von irgendeiner anderen Statue, seiner persönlichen. Sie hatten zum Beispiel mehrere gemeinsame sozusagen Gottheiten, Götter, falsche Götzen. Und viele hatten auch ihren eigenen Götzen zu Hause. Ja, wie es überliefert wird, einer der Sahaba hat sich einmal einen Götzen aus Datteln gebaut. Und dann wurde er eines Tages hungrig und hat ihn gegessen. Ja, und dann sagt er, was ist das für ein Gott? Er lässt sich aufessen. Allah musta'an. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Die Mushrikin also, sie kommen zu einem Götzen, zu einer falschen Gottheit und zu einer Statue und sagen, wenn mein Kind geheilt wird, dann werde ich das und das machen. Ja? Auch wenn er eine gute Sache verspricht. Zum Beispiel, er kommt zu einem Götzen und sagt, wenn mein Kind gesund wird, werde ich dieses Jahr Hajj machen. Okay? Diese Tat, sich zu etwas verpflichten gegenüber jemandem, ja, auf diese Art und Weise, ja, ist eine Ibadah, haben wir gesagt. Auch wenn er verspricht, Hajj zu machen, ist er Kafir geworden, Muschri geworden. Weil man darf sich zu niemandem auf so eine Art und Weise verpflichten, außer zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das gleiche werden wir auch bei den Muschrikin in unserer Zeit finden. Sie gehen auf den Gräbern ihrer Awliya, ihrer Asatize, ja, ihren Shuyuch, ihren Gelehrten und so weiter und so weiter und sprechen mit dem Toten im Grab und versprechen und sagen, wenn das und das passiert, wenn mein Kind geheilt wird, wenn meine Frau stirbt, wenn das, dann verspreche ich, werde ich das und das machen. Und er wurde damit ein Ungläubiger. Ja? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Deswegen diese eine Sache, jemand wird sagen, ich höre das zum ersten Mal. Ja? Ich höre das zum ersten Mal. Alhamdulillah. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Alhamdulillah. Aber dieses Another, dieses Kapitel, gibt es, wie auch in Aqida, gibt es ihn auch wohl, genauso in Fiqh. Ja? Zum Beispiel, wenn du versprichst, dass du etwas Schlechtes machst, ja? Der Professor mir sagt, wer verspricht oder wer sich verpflichtet, eine Sünde zu machen, dann soll er sie nicht machen. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Du sagst, wenn das und das passiert, dann werde ich trinken, wa yazan billah. Oder gilt Talak beim Nadar, beim Verpflichten? Talak, Scheidung. Dass du sagst, wenn das und das passiert, dann ist meine Frau geschieden. Gilt Nadar in dieser Sache oder nicht? Gilt oder nicht? Da gibt es Meinungsverschiedenheit. Man kann nicht sagen, ja, und fertig. Ja, alles? Inshallah. Das ist wie gesagt Fiqh. Und bei dieser Sache sollten wir jetzt lieber nicht, sonst werden wir die Zeit verlieren. Und ich habe wirklich, ich bin müde zu reden, inshallah. Ta'ala werden wir inshallah ta'ala dieses Kapitel schnell machen, inshallah ta'ala. Alles? Das erstens, wenn du dich Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber zu etwas verpflichtest, was schlecht ist, dann wirst du natürlich dich nicht daran halten. Du wirst das nicht machen. Du sagst, wenn das und das passiert, dann verpflichte ich mich Allah gegenüber, ich werde mir den Arm abhacken. Ich lasse mir den Arm abschneiden bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn das und das passiert. Dann das wirst du natürlich nicht machen. Das ist eine Sünde, das ist ein Schwachsinn. Musst du dafür jetzt fasten oder nicht? Das ist ein Thema, was Fiqh angeht. Und die vier Mezheb der islamischen Gelehrten, rahimahumullah ta'ala. Ja, und das lassen wir aus, inshallah ta'ala, jetzt. Wenn du aber jemand anderen etwas versprichst, auf eine Art und Weise, ja, wenn du dich jemandem gegenüber verpflichtest, auf eine Art und Weise, auf die du dich nur Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber verpflichten darfst und kannst, egal ob es eine gute Sache ist oder eine schlechte, die du versprochen hast, du hast Schirk begangen und den großen Kufr, wa yazan billah. Aywa. Jetzt kommt die Frage, mata yakunu nadar shirken? In welchen Fällen wird nadar, dieser Schwur oder dieses Versprechen oder sich verpflichten, wann wird es zu Schirk? Aywa. إذا ألزم الإنسان نفسه شيئا لغير الله تعظيما وتقربا. Wenn der Mensch sich jemand anderen außer Allah zu etwas verpflichtet und damit ihm näher kommen möchte, er möchte damit etwas erreichen. Du möchtest Allah näher kommen und du möchtest ihn damit eine Ibadah machen, wie das die Muschrikin machen bei den Gräbern. Wenn du ihn fragst, وإذا سألتهم لَيَكُلُونَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَ. Die Muschikin werden sagen, wir beten sie nicht an, also die Götzen, die Statuen, außer dass sie uns Allah näher bringen. Das gleiche sagen die Muschikin in unserer Zeit. Er steht am Grab von seinem Scheich und ruft seinen Scheich. Er ruft seinen Scheich, er ruft ihn im Grab. Er ruft nicht Allah, dass wir sagen, dass er sagt, oh Allah, wenn er nur bei diesem Grab steht, aber Allah bittet, dann macht er dann macht er eine Sünde, dann macht er einen kleinen Schirk. Das ist Wasila, ein Weg Richtung Schirk. Aber er ist kein Kafir geworden, weil er glaubt, dieser Scheich, dieser große Alim ist gestorben und jetzt ist er in diesem Kabur. Wenn ich in seiner Nähe bin und Allah um etwas bitte, wird inshallah ta'ala, das ist ein guter Platz und so weiter und so weiter. Das ist eine Bida. Er ruft Allah und nicht den Toten. Aber wenn er den Toten ruft, wenn er sagt, oh du im Grab Abdul Qadir oder Abdul Blaki oder Abdul Fulani oder was weiß ich was, dann ist er aus dem Islam rausgegangen. Weil Allah ist der Einzige, den man rufen darf. In seinen Bittgebeten. Tabaraka wa ta'ala. Ja, das, heute, Wallah, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, dass Leute so schwachsinnig sind und solche Sachen machen. Aber sie machen es, Wallah. Ja, sie gehen auf die Gräber und machen Tawaf um die Gräber und schlachten auf dem Grab und beten auf dem Grab. Und in den Gebeten drehen sie sich Richtung Gräbern um. Absichtlich. Also das ist nicht irgendwas, dass jemand kommt und sagt, die Rafida zum Beispiel, die Schiiten, die Mushrikin aus Iran, Kuffar, der schlimmsten Sorte und Feinde des Islams, Wallahi, in Medina, wenn sie kommen, alle drehen sich Richtung Mekka, alle drehen sich Richtung Kaaba, sie gehen raus außerhalb der Moschee des Propheten und drehen sich in eine Richtung um, drehen sich Richtung Grab des Propheten und beten so. Beten so, stehen so mit ihren Händen und machen Ruku und machen Sujud. Wallah, jeder, der Hajj war oder Umrah, konnte diese Schweine sind Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aywa. Dann erwähnt hier Sheikh einige Beispiele und sagt, also kan yakul in shafa Allah maridi fali qabr al-wali fulan kadha min al-ghanami aw al-mal. Wenn Allah, dass du dich verpflichtest und sagst, wenn Allah Subhanahu wa Ta'ala diesen Kranken von mir heilt, dann verpflichte ich mich, diesen Wali im Grabe, dieser Wali, dieser tote, gute Mann, dieser gute Scheich, der im Grab ist, ich verpflichte mich, dass ich ihm ein Schaf schlachte, übergebe oder so und so viel von meinem Geld. Zum Beispiel, bei uns gibt es sowas. Ihr könnt auch Beispiele nennen, wenn ihr wollt. Es gibt einige Städte, sogenannte muslimische Städte. Richtung Krankenhaus ist auf dem Weg eine Turbe, eine Mausolee aufgebaut auf einem Grab. Da ist angeblich irgendwann einmal ein guter Waliullah, gestorben und da hat man ihn begraben und darauf hat man so ein Dings gebaut. Und Leute, wenn sie Richtung Krankenhaus gehen, Krankenhaus hat was mit, also womit hat es zu tun? Problemen, Tod, schlimme Krankheiten, Schmerzen. Richtung Krankenhaus, du bist ein Gläubiger, nimmst und wirfst 5 Euro, und dann gehst du Richtung Krankenhaus. Kafir! Du wirfst Geld in diesen Turbe rein? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Und das verstehen die Leute nicht. Und es gibt auch niemanden, der ihnen das erklärt. Warum? Weil diese Mausolee, nein, gehört der islamischen Glaubensgemeinschaft. Und es ist ein sehr großer Profit, sehr viel Geld geht ins Kassa rein durch diese Turbe. Und das in allen muslimischen Ländern ist es so. Türkei, Ägypten, Syrien, überall gibt es solche Mausoleen und die Leute werden ausgebeutet. Und keiner kommt, um ihn zu erklären und sagen, schau, Allah ist der Einzige, der dich heilen kann. Nur von ihm kannst du etwas verlangen. Nur bei ihm kannst du dich verpflichten. Und wenn er möchte, dann gibt er dir aber das, was du von ihm verlangst. Subhanahu wa ta'ala, Jalla Sha'nu. Und wenn er das nicht will, dann verlangt Allah von dir, dass du standhaft bleibst und dass du ihm treu bleibst, auch wenn du dabei drauf gehst. Und Allah verpflichtet dich nicht über deine Möglichkeiten. Es gibt niemanden, der das diesen Leuten beibringt. Von den Leuten wird nur Geld verlangt. Geld, Geld, Geld. Du gehst zum Hodja und er schreibt dir irgendeinen Zettel und irgendein Mädchen verliebt sich in dich und dann heiratest du sie. Ewa. Du bist potthässlich. Hässlich. Hässlicher geht's gar nicht. Aber der Hodja schreibt dir ein Zettelchen und du heiratest das schönste Mädchen im Dorf. Das passiert tagtäglich, Wallah. Und das ist wahr. Sihr ist wahr. Aber wenn irgendeiner auf die blöde Idee kommt, ohne Erlaubnis von Glaubensgemeinschaft über Islam zu sprechen, dann ist er dran. Dann hetzen sich sogar die Kuffar auf ihn. Ja? Wer? Die islamische Glaubensgemeinschaft hetzt Christen auf dich los. Weil sie sehen, die verlieren Geld wegen dir. Du versuchst den Menschen die Augen zu öffnen, damit sie nicht dumm sein, dass sie nicht blöd sind, dass sie nicht von diesen ganzen Hodjas ausgebeutet werden. Ey, Wallah. Dann hetzen sie alle auf dich. Und es ist unmöglich, dass du einen Vortrag in einer Moschee hältst, ohne Erlaubnis von denen. Wallah, unmöglich, unmöglich, dass du kommst und sagst, darf ich Vortrag machen in der Moschee? Raus, niemals. Deswegen wird jede Moschee in allen muslimischen Ländern nach dem Gebet dieser Mutawalliya, oder wie die heißen, und diese ganzen, die Moschee wird geschlossen. Weil die Moschee ist eine Quelle der Probleme der Kuffar. Immer gewesen, wallahi ladim. Ja? Die Moschee des Propheten selber, was war sie damals? War sie, man lernt dort arabische Buchstaben, man lernt Koran und so? Nein, nein. Sondern in der Moschee, der Prophet schickt die Soldaten, ihr geht zu diesem Stamm und ruft sie zum Islam. Ja? Ihr geht dorthin. Armeen, wie Pentagon. Die Moschee des Propheten war Pentagon. Ja? Was war sie? Sie war Militärbasis. Sie war Schule. Sie war Religionsschule. Sie war Schule der weltlichen Sachen. Sie war sie war sozusagen Parlament. Sie war alles. Die Moschee ist das Haus Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Haus Allah subhanahu wa ta'ala ist für dich wichtiger als dein eigenes Haus. Und in einer Moschee muss sich ein Muslim mehr wohler fühlen, ja, als bei sich zu Hause. Weil wir zu Hause, schauen wir uns die Sahaba, die Allah an. Die Sahaba und die Tabi'in und die Salaf. Sein zu Hause, alles irgendwie. Die Moschee, weil da wirst du. Du schläfst in dem Haus. Ja, bist mit deiner Frau, mit deinen Kindern, halas. Und dann gehst du raus. Dann gehst du in die Moschee, wo die großen, großen Entscheidungen getroffen werden. Ja, wie werden wir Rom zerstören? Rom, wenn ich sage Rom, dann meine ich nicht die Stadt Rom, sondern ich meine das Römische Reich. Rom auf Arabisch. Ja, die Rom, die haben die Menschen so richtig versklavt. Halas. Und die lügen auf Jesus. Alayhi salam. Und sie lügen auf seine Mutter. Und wir wollen sie, inshallah ta'ala, mit Allahs Erlaubnis zu der wahren Religion Jesu zurückbringen, inshallah ta'ala. Das ist unsere Aufgabe. Der Prophet hat mir geschickt. Khalid ibn Walid zu den Römern. Die Kisra, die Mushrikin, die Feueranbeter. Sie sagen, es gibt zwei Götter. Ein Gott der Dunkelheit und ein Gott des Lichtes. Und beleidigen dadurch Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah subhanahu wa ta'ala verspricht, ja? Und Allahs Versprechen wird sich hundertprozentig erfüllen. Ja? Yuriduna an yutfi'u nur Allahi bi afwahihim. Sie wollen das Licht Allahs mit ihrem Mundwerk auslöschen. Ja? Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Allah wird sein Licht vervollständigen. Auch wenn es den Kuffar nicht passt, auch wenn es denen nicht gefällt. Und das wollten sie, alle. Und das wollen sie auch noch heute. Aber Allah hat sein Licht vervollständigt und dieses Licht wird immer weiter und weiter verbreitet. Und die Leute nehmen es an, die Klugen. Ja? Aber die Dummen bleiben immer die Dummen. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Das haben wir verstanden. Halas? Ja? Es gibt Leute, also wie Turbe, Grab, er geht und wirft Geld rein. Ja? Oder er kommt und sagt, ich verspreche, ich gebe so und so viel. Ja? Ich habe euch Geschichte von einem Landesmann von mir. Sein Name, ich habe euch die Geschichte erzählt. Sein Name war Murat. Er ist ein großer Businessman in Serbien. Großer Businessman, hat Schuhfabrik und so. Sehr reich, verheiratet mit einer Kafira. Er ist selber ein Kafir, der tut sich zum Islam bekennen, aber ist ein Kafir. Hundertprozentig. Ja? Seine Frau ist Serbin. Ja. Echt? Ja, richtig. Er war im Theater in Moskau. Damals, als die Tschetschenen das Theater in Moskau eingenommen haben. Ja? Und sie sind von einem zu anderen gekommen, wie heißt du? Und dann sind sie gekommen, wie heißt du? Er hat gesagt, Murat. Die haben gesagt, okay, du darfst gehen. Er hat seine Frau geschnappt und... Ja, So hat er sein Leben gerettet, mit Allahs Tabarak mit aller Erlaubnis. Nur weil er Murat geheißen hat, wird er Alexander heißen oder Emilianenko oder was heißt er hier. Dann ist er nach Hause gekommen aus Dankbarkeit, dass er den Kopf aus dieser Schlinge rausgeholt hat, hat er einen Lastwagen voll mit Schuhen der islamischen Glaubensgemeinschaft geschenkt. Und er glaubt, das wird ihn bei Allah subhanahu wa ta'ala irgendwas retten. Er glaubt, Allah subhanahu wa ta'ala braucht seine Schuhe. Nein, wallah. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn erschaffen, dass er was? Dass er ihn dient, dass er ihn anbetet. Aber der checkt es nicht. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dann erwähnt er Nummer 2, in Ja'ani, wenn der Mann sagt, in Ja'ani Mawlud, fa sa'adbahu li waliyi fulan in der Qabri. Wenn ich ein Kind bekomme, dann werde ich diesen Wali, der in diesem Grab ist, dann werde ich ihm ein Schaf schlachten. Oder wenn er sagt, li fulan al-wali, aw al-jinni, alayya nadar, an adbaha thalatha zaba'ich. Ich verpflichte mich gegenüber dem Toten im Grab oder einem Jinn, einem Geist, oder so, und so weiter, dass ich zum Beispiel 3 Schafe in seinem Namen schlachte. Oder dass man, wie wir vorhin erwähnt haben, dass man eine Statue schlachtet. Und das gibt's. Zum Beispiel diese ganzen, wie nennt man sie? Die Kuffar nennen sie Naturvölker. Aber das sind keine Naturvölker, das sind alles zurückgebliebene Analphabeten, Schwachköpfe, wie diese Mayas zum Beispiel. Diese Australien, oder? Über die kenne ich kein konkreten Beispiel, aber über die Mayas gibt es, also diese Bauten, was sie gebaut haben im Dschungel Südamerika, das war ein Altar für Opferbringen. Und dort haben sie nicht nur Tiere geschlachtet, sondern auch Menschen. Haben Menschen geschlachtet, Opfer haben sie gebracht ihrer Gottheiten. Ja? Und also es gibt auch sogenannte Muslime, die sich im Islam zuschreiben, schlachten auch irgendwelchen Shayatin oder irgendwelchen Gräbern und so weiter und so weiter. Oder wenn man sich der Sonne oder dem Mond gegenüber zu etwas verpflichtet. Es gibt auch solche Arten von Mushrikin, die sich der Sonne zuschreiben. Es gibt auch viele solche Aussagen, dem Himmel sei Dank. Oder die Sonne hat so gewollt. Oder Mutter Natur hat so gemacht oder gewollt. Und so weiter und so weiter. Allah, dieses Kapitel ist ganz leicht, inshallah. Falls Allah uns erlaubt, mit Allahs Erlaubnis, inshallah, werden wir auch Nadhar im Fiqh erwähnen, was die 4 Mazhab über dieses Thema sagen. Dann können wir, inshallah, die Sache besser verstehen. Allah. Haben wir Zeit, inshallah, dass wir dieses Kapitel werden wir ganz schnell erwähnen, weil dieses Kapitel haben wir in allen anderen Kapiteln ein bisschen erwähnt, das wir bis jetzt erwähnt haben. Und das ist Al-Istiana, Al-Istighatha, Al-Istiada. Ja? Alle diese 3 Sachen sind eine Art von Dua, von Bittgebet. Ja? Und wir werden sie, inshallah, kurz erwähnen. Al-Istiana huwa Talabul Aun. Talabul Aun. Istiana ist Talabul Aun. Aun bedeutet Hilfe. Du bittest um Hilfe. Iyake na'budu wa iyake nasta'in. Isti'ana, nasta'in. Und dich bitten wir um Hilfe. Iyake na'budu, nur dich beten wir an. Wa iyake nasta'in. Und nur dich bitten wir um Hilfe. Das, um Hilfe bitten, das heißt Isti'ana. Al-Istighatha, talabul ghawth, wa huwa kashfu shidda. طلب الغوث وهو كشف شدة الاستغاثة bedeutet, dass du Allah darum bittest, dass er von dir eine schwere Situation oder du befindest dich in einer schweren Situation, dass Allah dich subhanahu wa ta'ala aus dieser Situation rettet. Das nennt man in der arabischen Sprache Istighatha. Jemand wird sagen Dua. Das stimmt. Das sind alles Dua, haben wir am Anfang gesagt. Ja? Aber die unterscheiden sich, ja? In bestimmten Sachen. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Als ihr إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Als ihr euren Herrn Hilfe gebeten habt, istighatha, فاستجاب لكم. Und hat euren Ruf erwidert. فاستجاب لكم. Ist euch entgegengekommen. Als ihr ihn Hilfe gebeten habt. إذ تستغيثون ربكم. Das bedeutet, als ihr Allah gebeten habt, dass euch aus diesem Problem hilft. Das war wann? Im Kampf gegen die Mushrikin. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Hat euch euren Ruf erwidert. Ist euch entgegengekommen und sagte, أَنِّي مُمِدُّكُمْ, ich werde euch helfen mit 1000 Malaika, mit 1000 Engel, die einer nach dem anderen runterkommen werden zu euch. Im Kampf gegen die Kuffar. Ja? Und das ist nicht nur für Sahaba, sondern in unserer Zeit ist es auch so. Die Malaike kommen mit gezogenen Schwertern, um die Kuffar zu köpfen, die gegen Islam und Muslime kämpfen. Wallahi ladim. Wallahi ladim. Und ich zweifle nicht daran. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Und die dritte Art, al-isti'adha, talabu al-iltija. Isti'adha, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Ha? Kul a'udhu bi rabbil falak. Kul a'udhu bi rabbin nas. Das heißt isti'adha. Ha? Talabul iltija. Dass du Zuflucht suchst, Schutz suchst bei Allah subhanahu wa ta'ala. Diese drei Sachen, alle drei sind Ibadah. Das erste haben wir erwähnt. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istaghithuna rabbakum fastajab lakum. Istiada, kul a'udhu bi rabbin nas. Das sind also nur einige Beispiele aus dem Koran. Ihr könnt es aber viele selber finden im Koran und auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Alas. Aywa. Es gibt diese Istiana und Istighatha und Istiada. Diese drei Sachen, es gibt zwei Arten. Ja? Es gibt zwei Arten. Die eine ist erlaubt und die andere ist verboten. Die eine ist erlaubt und die andere ist verboten. Wenn wir sagen verboten, dann meinen wir damit, es ist Schirk. Weil wir reden hier von einer Ibada. Alas. Die erlaubte Art von Istiana, Istighatha und Istiada. Istiana bedeutet was? Aun. Wa iyyaka nasta'in bedeutet was? Istighatha, istaghithuna rabbakum, dass Allah dich aus einer schlechten Situation rettet. Kul a'udhu bi rabbin nas, istighatha, Zuflucht suchen. Diese drei Sachen sind Ibadah. Und man darf sie nur zu Allah subhanahu wa ta'ala, man darf nur Allah subhanahu wa ta'ala drum bitten. Wenn man jemanden anderen außer Allah drum bittet, ist man ein Muschrik, ein Kafir, ein Ungläubiger, einer, der einen anderen Gott anbetet, neben Allah subhanahu wa ta'ala. Halas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Wenn wir schauen, die zum Beispiel die Muslime, ich sage oft Araber, ja, weil es stimmt schon, unter den muslimischen Völkern haben die Araber schon geschafft, am besten die Religion zu beschützen. Nicht alle, zu bewahren. Zu bewahren, nicht alle natürlich. Ihr wisst es selber, wie viele Araber Kuffar sind, der schlimmsten Sorte. Al-Arabu ashaddu kufran wa nifaka, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Die Beduinen sind des schlimmsten Kufrs und des schlimmsten Nifaks. Wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzal Allah. Und die sind die Ersten, die nicht verstehen, die Gesetze, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Die schlimmsten Feinde des Islams sind wer? Die Beduinen. Wallah, die Kuffar unter den Beduinen. Ja? Aber ich sage ja, wie gesagt, die meisten Mujahidin sind Araber. Die meisten Gelehrten im Islam sind Araber. Die am meisten diese Religion finanziell unterstützen, sind Araber. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das ist eine Tatsache. Und die muss man akzeptieren. Ja? Und wenn wir die Araber lieben, dann lieben wir sie wegen Koran und Sunna. Wenn wir sie aber hassen, dann hassen wir sie wegen dem Verrat am Islam. Ist das nicht so? Alhamdulillah, und das gilt nicht nur für die Araber, sondern für alle. Ja? Bei den Arabern oder bei den Muslimen, wenn wir sehen, dass sie ihre Kinder erziehen, Wenn ihm irgendwas Schlechtes passiert, oder er haut sich an, oder irgendwas, dann schreit er Allah. Aber in Europa schreibt er Mami. Er ruft seine Mutter. Er ruft seinen Vater. Was kann dir deine Mutter schon helfen? Ja? So tun wir unsere Kinder erziehen. Mama. Ja? Und auch erwachsene Leute. Erwachsene Leute. Wallahi, das gibt es tagtäglich. Ist das zu sehen. Ja? Einer macht irgendwas Falsches, sagt, oh, meine Mutter. Ja? Er ruft seine Mutter. Oh, meine Mutter. Und der andere sagt, ja, Allah. Ja, Ilahi. Subhanallah. Ist das nicht so? Anne. Ja? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Die erlaubte Art von diesen, also drei, wir haben gesagt, die erste ist erlaubt, die zweite ist Schirkiya. Ja? Von diesen drei Arten von Ibadah oder von Dua. Erstens, Alla yakune min khasaisillahi tabaraka wa ta'ala. Du willst jemanden um Hilfe bitten, einen Menschen. Ja? Du willst jemanden um Hilfe bitten. Du willst jemanden bitten, dass er dir aus seiner Klemme hilft. Du willst jemanden bitten, dass er dich in Schutz nimmt. Ja? Dann darf das nur in Sachen sein, die nicht spezifisch sind für Allah subhanahu wa ta'ala. Also nur weltliche Sachen. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Nur Sachen, die ein Mensch dir auch wirklich helfen kann. Ich komme zu dir und sage, kannst du mir, ich brauche 100 Euro, kannst du mir helfen? Der Mensch kann dir helfen, er gibt dir. Das ist nicht Schirk. Was? Du kommst jemandem und sagst, kannst du mich bei dir verstecken? Ich werde von den Kommunisten gesucht. Der nimmt dich in Zuflucht, er gibt dir Schutz. Aber was ist das zuerst bei Allah? Na, natürlich. Das ist Sache der Aqida. Wir sprechen über Aqida. Wenn dein Herz nicht mit Allah gebunden ist, Allahs. Aber wir reden von den äußerlichen Taten, weil wir gucken auf das Äußerliche bei den anderen Menschen. Ja? Aber bei uns selber auf das Herz. Deswegen, der Shaitan richtig betrogen. Sie gucken bei den anderen Menschen auf was? Ja? Ins Herz, nein. Was hat er? Wieso hat er das gemacht? Er will sich nicht nur auf das Äußere konzentrieren. Aber bei sich selber, er glaubt, sein Herz ist gut. Er glaubt, er konzentriert sich nur auf das Äußere und wird dadurch zerstört. Er macht mit der Zeit alle seine Taten, Ibadah sind nur, wie sagt man das, Formalitäten, nur einfach irgendwie beten, irgendwie Wudu nehmen. Sein Herz ist kalt, tot. Wudu nimmt er wie ein Roboter. Zack, zack, zack, zack, zack. Seine Gedanken waren keinen einzigen Moment dabei. Im Gebet auch. Seine Gedanken waren die ganze Zeit irgendwo dort. Irgendwas kaufen, verkaufen, suchen, herumrennen. Keine Ahnung, Frauen, hin und her. Er ist keinen Moment da. Er steht vor Allah, subhanahu wa ta'ala, gedemütigt, erniedrigt. Er ist nicht da. Er ist einfach, sein Herz ist kaputt. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Was haben wir erwähnt? Die Taten, die ein Mensch dir geben kann, dann darfst du sie von ihm verlangen und das ist natürlich nicht Schirk. Ja? Aber das, was der Bruder gesagt hat, natürlich, wenn dein Herz nicht zu Allah gebunden ist, Allah, sind die Taten, äußerlichen Taten sowieso egal. En yakun al-makhluq qadiran alayhi. Und dass derjenige, den du um etwas bittest, dass er auch die Möglichkeit hat, dir das zu geben. Ja? Weil wenn du zum Beispiel du kommst zu einem Toten im Grab und sagst, ich bitte dich, helf mir morgen bei meiner Prüfung. Er kann dir nicht helfen und du bist kafir geworden. Ja? Weil nur Allah kann dir morgen helfen. Du kommst zum Grab und sagst, komm bitte, mach mich unsichtbar oder versteck mich, die Kommunisten suchen mich. Ja? Ich sage Kommunisten, aber in unserer Zeit haben wir auch Kommunisten, sie haben nur einen anderen Namen, noch hässlicher als Kommunisten. حسبنا الله ونعم الوكيل. أيوة. أن يكون. Das sind auch Eigenschaften bei der Person oder bei demjenigen, von denen du diese drei Sachen verlangst. An erster Stelle, er muss lebendig sein. Er darf nicht tot sein. Und zweite Sache, er muss anwesend sein. Er muss anwesend sein. Wenn er zum Beispiel, du bist hier in Wien und er ist in der Türkei. oder ist irgendwo in Tadschikistan, ja, und du sagst von hier aus, egal was du von ihm verlangst, du bist aus dem Islam ausgetreten, du hast Schirk begangen. Ja? Du rufst ihn, dass er dir hilft, oder dass er dich beschützt, oder dass er dich aus einer schlimmen Lage rausholt. Oh, mein Sheikh in der Türkei, hole mich aus diesem Problem raus. Oder beschütze mich. Oder hilf mir. Ja? Jemand wird sagen, okay, was ist mit Telefon? Na, natürlich, wenn es am Telefon ist und du rufst ihn an und sagst, kannst du mir 200 Euro überweisen? Kannst du mich schützen, geht nicht. Ja? Darfst du mich schützen? In dem Sinne, dass du sagst, kannst du ein paar Leute hier bei mir anrufen, sie sollen kommen und mir helfen beim Bett raustragen oder Schrank raustragen. Ja? In welchem Sinne? Das ist so einfach. Ich habe nur ein bisschen präziser das erwähnt, damit ihr darüber nachdenkt. Ja? Wenn du jemanden um Schutz, um Hilfe bittest, ja? In welchen Sachen, bei denen dir derjenige, der lebendige Mensch, ja, helfen kann, dann ist es erlaubt. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu Fik? Er kann dir das helfen, er kann dir entgegenkommen, das ist kein Problem, das ist erlaubt. Alles? Wenn du aber jemanden rufst, der dir nicht geben kann, oder er ist tot, oder er ist nicht anwesend, er ist irgendwo in Nigeria, dann hast du ihn mit Allah subhanahu wa ta'ala gleichgestellt. Allah subhanahu wa ta'ala sieht man nicht. Er ist über seinen Thron, tabaraka wa ta'ala. Ha? Derjenige, du verlangst etwas von ihm, was er dir nicht geben kann. Er kann nicht machen, dass seine Frau schwanger wird zum Beispiel. Oder er kann nicht machen, dass derjenige wieder gesund wird. Das kann nur Allah einzig und alleine, tabaraka wa ta'ala. Und nur ihn darfst du darum bitten. Wenn du jemanden anderen darum bittest, was nur Allah dir geben kann, tabaraka wa ta'ala, dann hast du jemanden anderen mit Allah gleichgestellt und hast dadurch... Also mehr Götterei begangen, also Schirk hast du begangen, wie Yasin Billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kommt man auch von diesen drei Punkten, was wir jetzt erwähnt haben, auf Istikhara? Istikhara? Schon. Ist alle arabischen Wörter, die mit Ist beginnen, dass dieser Wesen, wie könnte man Wesen übersetzen? Eine Schablone sozusagen, ja, in der arabischen Sprache. Alle Wörter haben ihre eigenen Schablonen, Ausan, in der arabischen Sprache. Ja? Wurzel aller Wörter sind drei Buchstaben in der arabischen Sprache. Fa, A, La. Ja? Und alle Wörter gehen auf diese Fa, Ale. Dann werden später noch einige Buchstaben dazugegeben. Diese Buchstaben heißen Huruf Saida, die dazugegebenen Buchstaben. Ja? Alle Wörter, die zu diesen Fa'ale noch vorne ist, Elif, Sin und T dazu bekommen, sind Wörter, mit denen du etwas verlangst. Ja? Istighatha. Du verlangst was? Von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dich aus einer Situation rettet. Isti'ana. Du verlangst von ihm Aul, Hilfe. Ja? Ist die Schad, du verlangst die Schehada. Ja? Ist die Khara, du verlangst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir gibt, dass du die richtige Entscheidung triffst von Khiyar. Ja? Was gibt's noch? Nenn's mir ein Beispiel in der arabischen Sprache. Ist Islam. Ist Islam. Istighfar, Istighfar. Ja? Istighfar. Du verlangst von Allah, dass er dir verzeiht. Ja? Istitaba, von Tauba. Ich verlange von dir, dass du Tauba machst. Ja? Deswegen zum Beispiel sagt Imam Ahmed, wer das Gebet verlässt, ja? Istutibe, wa illa kutil. Von ihm wird verlangt, dass er Tauba macht oder er wird getötet. Zum Beispiel, Istitaba. Oder und so weiter und so weiter. Alles mit Gebeten, wo du was brauchst, wer ist? Nein, nicht. Sondern ist bei Sachen, die du verlangst. Entweder von Allah oder von den Menschen. Ja? In erlaubten Sinne gibt es und Istitaba. Ich verlange von ihm, dass er Tauba macht. Keine Ahnung, Istikthar. ich verlange oder suche, dass die Zahl sich vergrößert. Istikthar. Ja? Was gibt es noch? Es gibt noch also unzählige Beispiele in der arabischen Sprache. Unzählige. Wir können einmal, ich habe so ein dickes arabisches Wörterbuch mitbringen. Dann können wir so viel ihr wollt darüber erzählen. Und die Araber, subhanallah, haben für jede Sache so präzise Wörter, subhanallah. So präzise Wörter. Einmal habe ich ein Dings Wörterbuch aufgemacht. Auf einmal, Weibchen von einer Heuschrecke hat seinen eigenen Namen in der arabischen Sprache. Sie heißt so und so. Und du würdest nie drauf kommen, dass sie so heißt. Ha? Weil viele arabische Wörter haben auch einen Sinn. Zum Beispiel das Wort Qalb. Qalb bedeutet Herz. Ha? Kommt aus dem arabischen Qalbe Yaqlibu. Sich wenden. Drehen. Ja, wenn wir sagen, in Qalbe Sayyaratuhu, sein Auto hat sich, wie sagt man das? Überschlagen. Ja. Oder wenn du sagst, in Qilab Askeri, ein Militärputsch, in Qilab, auf eine militärische, durch einen militärischen Einsatz hast du die Regierung geändert. Ja. In Qilab, sich drehen. Qalbe Yuqallibu. Deswegen in Dua hat der Professor gesagt, ja, Muqallib al-Qulub, o du, der die Herzen dreht, wendet. Thabit qalbi ala dinik. Festige mein Herz in deiner Religion. Deswegen hat das Wort Herz, Qalb, wieso nennt man Herz, Qalb, der sich ständig wendet. Mal ist er so, mal ist er so, mal ist er gelaunt, mal ist er nicht gelaunt. Mal will er Religion, mal will er Kufr, mal will er Nifak, mal hat er Lust auf Religion, mal hat er keine Lust, mal. So ist das Herz. Ha? Wenn du das Herz nicht im Griff bekommst, dann wird es aus dir einen Affen machen. Wallahi l'Habib. A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Deswegen der Prophet, keine Sünden. Ihm wurde verziehen, was war und was vielleicht sein könnte. Aber keine Sünden. Er bittet Allah jeden Tag 60 Mal, in einer anderen Überlieferung 70 Mal. Es gibt Überlieferungen 100 Mal, dass Allah ihn verzeiht. Jeden Tag. Und er bittet auf der Sajda, o du, der die Herzen dreht, festige mein Herz in deiner Religion. Obwohl sein Herz hundertprozentig fest in der Religion war. Wenn er das kann, wieso machen wir das nicht? Weil wir so sicher sind, dass wir ins Paradies kommen. Platz ist reserviert. Zahl der Jannah-Bewohner, Zahl 1240, Platz so und so. Und du kommst und die werden die Schlüssel übergeben und du hochmäßig gehst rein. Allahs, garantiert in Jannah. Und viele Leute glauben das, Wallah. Ja? Aber ich sage euch etwas. Diese angeblichen Muslime, die nie Sajda gemacht haben, Wallahi, sie glauben nicht an Jannah. Und sie glauben auch nicht an Jahannam. Und sie glauben auch nicht an Allah, der Barik wa Ta'ala. Sie lügen nur. Sie lügen nur. Aber wie würde das klingen, wenn ein Bosnier oder ein Tschetschene oder ein Türke oder ein Araber oder ein Afghane, wenn er sagen würde, ich glaube nicht an Allah, was willst du? Ja? Alle Türken würden ihm Buge sagen. So, es wäre peinlich, er würde aus der ganzen Familie ausgeschlossen werden. Er glaubt nicht an Allah, die sind vielleicht auch nicht besser als er. Aber so offen, dass sie sagen, sie glauben nicht an Allah, den allmächtigen Gott, der Barak wa Ta'ala. Nein, aber ich sage nicht, die glauben nicht an Allah, sie lügen nur. Yuridune, yuridune en yukhadi'una Allah. Sie versuchen Allah zu betrügen und die Gläubigen versuchen sie zu betrügen. Sie betrügen niemanden außer sich selbst. Aber Alhamdulillah, als wir gesagt haben, wir glauben an Allah, und Wallahi, das ist auch logisch, wenn du sagst, ich glaube an Allah und ich glaube an seinen Propheten, dann glaubst du auch an die Wörter Allahs, wenn er sagt, قُلْ أَتِيُوا اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Sag ihnen, sag denen, sie sagen, ich glaube an Allah, ich glaube an Allah. Sag ihnen, seid gehorsam Allah. Ja? Gehorcht Allah und seinen Propheten. Gehorcht Allah und seinen Propheten. Wenn sie sich aber abwenden, also wenn sie nicht gehorchen wollen, Allah und seinen Propheten, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Allah liebt wahrlich nicht, wahrlich, Allah liebt nicht die Kafirin, die Ungläubigen. Deswegen derjenige, der Allah nicht gehorcht und seine Propheten, Allah nennt sie Kafirin. Ja? Betest du? Nein. Echt gehabt. Wallahi. Befolgst du, willst du die Scharia? Nein. Was willst du denn? Scharia passt nicht in unsere Zeit. Alas! Alas! فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Willst du nicht das Gesetz von Muhammad s.a.w.? Nein, das ist zu hart, das ist dies. Alas, du bist ein Kafir. Wenn du nicht das Gesetz von Muhammad s.a.w. willst, wenn du sein Gericht nicht willst, wenn du seine Urteile nicht willst, dann bist du ein Kafir. Das ist sowas von einfach. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Ich schwöre bei deinen Herren, sagt Allah, Allah schwört auf sich selbst, sie glauben nicht, Allah bezeugt, Allah ist der beste Zeuge, حَتَّى يُحَكِّمُوكَ, sie glauben nicht, bis sie dich nicht als ihren einzigen Richter in ihren Angelegenheiten nehmen. Deswegen, wenn du sagst, ich glaube an Allah, dann bedeutet das, du bist zufrieden mit Allahs subhanahu wa ta'ala Gesetz und du bist zufrieden, dass Muhammad alayhi salatu wasalam dein Richter ist. Ja? Alles, was er für dich entschieden hat, durch was? Durch seinen eigenen Ijtihad? Nein! Alles, was der Prophet für dich entschieden hat, durch was? Durch Allahs Offenbarung. Allah ist der diese Entscheidungen getroffen hat. Allah hat ihn befohlen, er hat es dir nur weitergesagt. Alayhi salatu wasalam. Wenn du nicht bereit bist, dich dem zu unterwerfen und zu gehorchen, dann bist du kein Muslim. Das ist sowas von simpel, einfach. 1 + 1 = 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah sei Dank, dass diese Religion so leicht ist. Und dass diese nichts Kompliziertes gibt es da. Dass wir jetzt philosophieren und jedes Wort nehmen und wie die Kuffar sagen, wie die Sufie und die Schia sagen. In diesem Bismillah, dieser Punkt unter B, habe ich Millionen Hikma rausgeholt. Unter dieser eine Punkt bei Harf Ba, dieser Punkt, habe ich Millionen Hikma rausgeholt. Weisheiten. In der Zeit des Professors gab es überhaupt diesen Punkt nicht. Ba hatte keine Punkte. Diese Punkte, die wurden erst später eingeführt, damit die Menschen sich besser, leichter, damit sie leichter lesen können. سبحانه لا تراعوا هدنة فيهم وصلحا دمروهم حطموا صهيون أرباب المخازي واسحقوهم لا تراعوا هدنة فيهم وصلحا دمروهم انصروني قالها الأقصى وأبنى انصروهم أنقذوهم من بني صهيون هيا أنقذوهم أنقذوهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم وافتحوا آذانكم للقوم لطفا واسمعوهم قد أتاكم في بلاغي صوتهم لا تتركوه وافتحوا آذانكم للقوم لطفا واسمعوهم قد أتاكم في بلاغي صوتهم لا تتركوهم فانهضوا للثأر من كل الأعادي واقتلوهم مزقوهم شتتوهم واسروهم اذبحوهم اذبحوهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وابحروهم فجروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وابحروهم فجروهم